Ich stand am Dock und kam durch reinen Zufall mit ihm ins Gespräch. Ich bekam von ihm heraus, dass er ein alter Seemann wäre. Jetzt hätte er eine Gastwirtschaft, kenne alle Leute in ganz Bristol, hätte in der Landluft seine Gesundheit verloren und suchte eine gute Stelle als Schiffskoch, um wieder auf See zu kommen. Er wäre an dem Morgen, so sagte er, nach dem Dock heruntergehumpelt, um mal wieder Salzwassergeruch in die Nase zu kriegen. Seine Erzählung rührte mich ganz außerordentlich. Es wäre ihm ebenso gegangen. Und rein aus Mitleid nahm ich ihn auf der Stelle als Schiffskoch an. Long John Silver wird er genannt und hat ein Bein verloren, aber das war in meinen Augen nur eine Empfehlung für ihn, denn er verlor es im Dienste seines Landes unter dem unsterblichen Hawk. Er hat keine Pension, Livesey. In was für einer abscheulichen Zeit leben wir doch. Nun, lieber Doktor, ich dachte, ich hätte nur einen Koch gefunden, aber in Wirklichkeit habe ich eine ganze Schiffsmannschaft entdeckt. Silver und ich bekamen in ein paar Tagen eine Mannschaft von den wundervollsten alten Teerjacken zusammen, die man sich nur denken kann. Naja, nicht gerade schön anzusehen, aber Kerle mit Gesichtern, dass man auf den ersten Blick merkt, sie nehmen's mit dem Teufel auf. Ich versichere Ihnen, wir könnten uns mit einer Fregatte in ein Gefecht einlassen. Long John schaffte mir sogar noch 2 von den 6 oder 7, die ich schon aufgenommen hatte, wieder vom Halse. Er machte mir sofort klar, dass sie gerade solche Süßwassermatrosen wären, wie wir sie bei einer so bedeutenden Unternehmung nicht gut gebrauchen können. Ich erfreue mich der prächtigsten Gesundheit und der besten Laune, esse wie ein Scheunendrescher, schlafe wie ein Stück Holz. Trotzdem habe ich keine wahre Freude, bis ich meine alten Teerjacken auf Deck herumtrampeln höre. Auf in See! Hol der Teufel den Schatz! Die Herrlichkeit der See hat mir ganz den Kopf verdreht. Also, Livesey, kommen Sie mit Extrapost, verlieren Sie keine Stunde, wenn Sie mich lieb haben. Lassen Sie den jungen Hawkins sofort zu seiner Mutter gehen, um Abschied von ihr zu nehmen. Redruth soll aufpassen, dass er nicht schwatzt, und dann sollen beide so schnell wie möglich nach Bristol kommen. John Trelawney. Nachschrift. Ich erzählte Ihnen noch nicht, dass Blandley, der übrigens ein zweites Schiff hinter uns herschicken soll, wenn wir Ende August nicht wieder zurück sind, einen ausgezeichneten Menschen als Schiffler für uns gefunden hat. Leider ein etwas unbeholfener Mensch im Benehmen, aber sonst in jeder anderen Hinsicht ein Schatz. Long John Silver entdeckte einen ganz ausgezeichneten Steuermann, einen gewissen Arrow. Ich habe einen Bootsmann, der die Pfeifensignale kennt, Livesey. So wird es also an Bord des guten Schiffes Hispaniola wie auf einem Kriegsschiff zugehen. Ich vergaß übrigens, Ihnen mitzuteilen, dass Silver ein bemittelter Mann ist. Ich weiß aus eigener Kenntnis, dass er ein Bankguthaben hat, das noch niemals überzogen wurde. Er lässt die Gastwirtschaft während seiner Abwesenheit von seiner Frau führen, und da sie eine Mulattin ist, so dürfen ein paar alte Junggesellen wie Sie und ich wohl die Vermutung haben, dass ebenso sehr die Frau wie sein Gesundheitszustand ihn veranlassen, wieder in die Fremde zu gehen. J.T. Zweite Nachschrift. Hawkins kann eine Nacht bei seiner Mutter bleiben. J.T. Man kann sich vorstellen, in welcher Aufregung dieser Brief mich versetzte. Ich war vor Wonne halb außer mir, und wenn ich jemals einen Mann verachtete, so war es der alte Tom Redruth, der immer nur brummen und wehklagen konnte. Jeder von den Unterförstern wäre gerne an seiner Stelle mitgegangen, aber der Squire hatte es nun einmal bestellt, und des Squires Wunsch galt bei ihnen allen als Gesetz. Außer dem alten Redruth würde niemand auch nur gewagt haben, eine Bemerkung zu machen. Am nächsten Morgen machten er und ich uns zu Fuß nach dem Admiral Benbow auf den Weg, und da fand ich meine Mutter in guter Gesundheit und Laune.